Este grosor así. Así los conces, ¿no? La N. La N cómica, ¿eh? Das war auch eine Komikerin, oder? Nee, ne? Ja, wenn ich es kann. Aha. Oh, sehr gut, Amara. Sehr gut. Das sieht schon aus wie bei den Gibbons. Und weißt du doch, wie die machen, um zu pullern? Nein. Wenn sie hängen, ziehen sie so die Beine hoch und pullern. Oh, jetzt habe ich dich zum Lachen gebracht und muss dich loslassen. Oh, ist das so schwer? Nee, das macht man immer so. Sogar dann mit der linken Hand, dann sind es insgesamt 4. Hm? Eine Violine, Bratsche, dann kommt Cello, Bass. Cool. Was ist das für ein Lied jetzt? Ein ausgedachtes. Aber was könnte das sein, das Lied? Hm? Alle meine Entchen? Ah, das wäre denn eher. Ha? Ist das eigentlich ein R oder eine Sie? Hm. Ohren. Heute ist sie 7 Wochen alt geworden. 7 Wochen und 8 Stunden. 7 Wochen und 8 Stunden. Aber dein, wie alt du bist, kann man auch auf die Stunde genau beziehen. Kann man ausrechnen, na klar. Dein Vater, deine Mutter, die können das. Zeig dir jetzt, steht in der Geburtsurkunde, wie viel Uhr und wie viele Minuten das war, als du geboren bist. Und dann kann man das genau auf die Uhr. In der Nacht, ja? Ja, glaube ich. Boah, voll. Oder 7 Uhr morgens. Ah. So, und welches Datum? Ist die ja komisch. Seit 21.02. Das ist ja, fragt mich nicht, was ich hier gemacht habe. Oh Gott. Frag mich nicht, was ich hier gemacht habe.